Das kennt ihr das auch, Finger in die Ohren stecken, schlechter Shit wie Bienenbecken. Manche Hopper checken es nicht, bringen Beats als Tageslicht. Sag's nur doch ficken nicht, warten bis zur nächsten Schicht. Hoffen auf ein Bombenstück, legen los, doch hört man nichts. Reden leise nur für sich, stehen nur halb im Rampenlicht. Leben sagen wir dem Gericht, Wasser, Brot und Volksmusik. Come on! Okay, bis zum totalen Knockout. Der Shit, der ist so tight wie ne verengte V-Haut. Pass nur besser auf und rühr dir lieber mal ne Decke. Bist du krank für schlechten Hip-Hop, leg es besser gleich ins Bett, ey, verstehst du? Weil wir burnen bis zum Untergang. Kommst du schlecht weg, dann liegt das nur an deinem Bauch und Fang. Du redest von dem dicken Scheiß, glaub ich dir am Wort. Wo geht's denn hier zum Bahnhof? Na dort!